Wer kennt der Tage Last, die du getragen hast? Wer kennt des Chicos Not und Leid? Wer kennt der Schatten Macht in blauer Tropennacht? Wer kennt der Sterne Gunst und Neid? Spiel noch einmal für mich, Habanero, denn ich höre so gerne dein Lied. Spiel noch einmal für mich von dem Wunder, das doch nie für dich geschieht. Der Sonne Kraft, die tausend Wunder schafft und doch des Rückens Kraft dir beugt. Wer spürt der Wolkenblick, der oft schon dein Geschick und deiner Tage Ziel dir zeigt? Spiel noch einmal für mich, Habanero, denn ich höre so gerne dein Lied. Spiel noch einmal für mich von dem Wunder, das doch nie für dich geschieht. Es nicht scheint, als ob der Himmel weint, wenn dich der Erde Staub erst deckt. Wer weiß, ob dann das Lied, das zu den Sternen zieht, nicht aus der dunklen Nacht dich weckt. Spiel noch einmal für mich, Habanero, denn